Zur Unterstützung der offiziellen Mitteilung des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017 veröffentlichte jüngst das Afrikanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017 einen Appell. Darin hieß es: Dieses Jahr ist ein Jahr, in dem man den 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung und den 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, die große Beiträge zum Gedeihen des sozialistischen Korea und zur Erfüllung der Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt leisteten, und den 5. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un, der die Ideologie und Sache der vorangegangenen Staatsführer treu fortsetzt, in die höchsten Ämter der Partei und des Staates der Die Völker feiert. Man appelliert an alle Organisationen für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und die fortschrittlichen Persönlichkeiten in Afrika, an der Errichtung eines Gedenksteines zur Würdigung der großen Menschen von Paektusan aktiv teilzunehmen.